bin ja zugegebenermaßen ein großer Fan dieser Disney-Animationsfilme. Und manchmal ist es ja sogar so, dass die Disney-Filme tatsächlich besser sind als die Pixar-Filme. Und das war beim ersten Wreck-It Ralph war das tatsächlich der Fall. Und jetzt ist neulich die News rausgekommen, wie der zweite Wreck-It Ralph-Film heißen soll, der 2018 ins Kino kommt, auf den ich mich übrigens sehr freue. Und der heißt Ralph Breaks the Internet. Also wenn man bedenkt, dass der erste Wreck-It Ralph ja darum ging, dass er durch andere Videospiele durchgehüpft ist und dann das so ein bisschen kennengelernt hat, dann frage ich mich, was er dann im Internet sieht. Und ich meine, wir wissen alle, wofür das Internet da ist, oder? The Internet is really, really great. For porn! I got a fast connection so I don't have to wait. For porn! There's always some new site. For porn! I browse all day and night. For porn! It's like I'm surfing at the speed of light. For porn! Turkey! The Internet is for porn! Turkey! Internet is for porn. What are you doing? Why, you think the net was born? Porn, porn, porn. I'm glad we have this new technology. For porn, oops. Which gives us untold opportunity. For porn, oops, sorry. Right from your own desktop. For. You can research, browse, and shop until you've had enough and you're ready to stop. For porn! The Internet is for porn! The Internet is for porn! Me up all night, honking me horn to porn, porn, porn! The Internet is for porn! The Internet is for porn! Grab your dick and double click for porn! Porn, porn, porn, porn! The Internet is for Internet is for Internet is for porn! Sendung mit dem Nerd. Hallo und herzlich willkommen bei der Sendung mit dem Nerd. Es ist Frühlingsanfang gewesen. Und es ist wirklich wunderschön. Also das ist es ist geiles Wetter. Es ist super, super, super, super, super schön im Moment. Wobei heute ist es ein bisschen bedeckter als die letzten paar Tage. Aber egal, es ist warm, denn es ist schließlich auch April. Es ist der 2. April war Ausstrahlung. Aber auch das tut der ganzen Sache ja keinen Abbruch. Das Wetter ist schön. Das wollte ich nur sagen. Herzlich willkommen. Ich bin der Nerd. Wir haben heute ein bisschen ein abwechslungsreiches Programm. Denn heute haben wir so eine schöne Mischung aus Comics und Mangas und Superhelden und Filme. Zuallererst bespreche ich nämlich den klassischen 1976, glaube ich, kam der Fritz the Cat. Den habe ich nämlich jetzt neulich zum allerersten Mal gesehen. Und ich habe auch die Comicvorlage hier, die werden dann beide im Tandem besprochen. Danach geht es um einen Manga, nämlich Battle Angel Alita Mask Chronicle Band 2. Keine Ahnung. Dann gehen wir eine kleine Pause. Dann geht's weiter mit Slapstick von Marvel. Da läuft gerade eine neue Serie. Einer Figur, die, glaube ich, in den 90ern zum allerersten Mal eingeführt worden ist. Ich habe die alte Serie noch nicht gelesen, fällt mir gerade mal auf. Sollte ich vielleicht demnächst nochmal tun. Und danach geht's noch um einen Fan-Comic in Anführungszeichen, nämlich Adrian van Viersen, Superman The Golden Age. Genau, und danach geht's noch in die Previews und dann haben wir noch die Nerd-Nerd-Nerd-Programmvorschau und alles ist so, wie es immer ist. Ja, los geht's mit Fritz the Cat. Fritz the Cat ist ein Film, den ich mein ganzes Leben kenne, obwohl ich ihn ja tatsächlich erst neulich zum allerersten Mal gesehen habe. Und ja, also die Videokassette lag bei uns im Haus rum. Ich habe die rumliegen gesehen, das Cover dann auch dieser Videokassette gesehen und dann war da eben diese Cartoon-Katze drauf. Auf dem Sofa mit der Hand im Dekolleté der anderen weiblichen Katze und ich wollte ihn als Kind unbedingt sehen und mein Vater sagte dann, nein, der ist nichts für dich. Ich fand das damals sehr ärgerlich, weil, wieso, das war doch ein Zeichentrickfilm, warum durfte ich diesen Zeichentrickfilm nicht sehen? Also man muss halt auch dazu sagen, mein Vater war Comic-begeistert, also ich habe diese ganze Comic-Leidenschaft ja auch ein Stück weit von ihm und das wurde halt eben auch durch diese Videokassette, die halt immer wieder rumstand eben auch immer so ein bisschen auch geprägt. Witzigerweise genau neben dem Cover von Angriff der Killertomaten. Angriff der Killertomaten stand genau daneben und hatte außer Zeichentrick-Cover, durfte ich als Kind auch nicht sehen. Fand ich ein bisschen doof. Jedenfalls hat es echt ewige Jahre gedauert und ich habe den Film auch so ein bisschen aus den Augen verloren, wusste, der steht irgendwann nochmal auf dem Plan, weil ich auch so ein Fanboy von Ralph Bakshi bin. Hab als Kind Cool World gesehen, irgendwie Anfang der 90er Jahre, wie er dann auch im Kino war und später dann eben habe ich ihn im Fernsehen gesehen. Und das war lange Zeit einer meiner Lieblingsfilme. Ich fand als Kind Cool World auch besser als Roger Rabbit. Obwohl Roger Rabbit einfach wirklich der bessere Film ist. Aber Cool World fand ich damals irgendwie cooler. Jedenfalls, ich mochte den Film einfach sehr, sehr gerne und Roger Rabbit war mir immer so ein bisschen zu sperrig. Keine Ahnung warum, aber Cool World hatte ich irgendwie mehr Bezug zu. Und also, ich habe dann eben auch später rausgefunden, dass das eben alles Bakshi ist. Und das war dann gerade jetzt im Erwachsenenalter für mich immer so ein Thema: ja, hol mal die Sachen von Bakshi nach. Und ich habe auch den Herr der Ringe, den er gemacht hat, auf DVD. Ich kenne seine ganzen. Also zumindest vom Hörensagen, auch so seine ganz anderen Projekte. Ich habe, glaube ich, letzten Herbst zum allerersten Mal Wizards gesehen, auch aus den 70er Jahren, so dieses Fantasy-Science-Fiction-Ding, was ein grandios großartiger Zeichentrickfilm ist. Und es ist eben nichts für Kinder, sondern es ist eben ein Film für Erwachsene. Und ich habe dann letztes oder vorletztes Jahr, ich kann es sein, dass es letztes Jahr gewesen ist, irgendwann mal im Comic-Shop dann das Comic-Album auch aus den 70er Jahren gefunden, von 2001, zu Fritz the Cat. Und da sind drei Geschichten drin gewesen. Und das habe ich mir dann einfach ins Regal gestellt. Und also das ist so ein sehr großes Album, eben komplett in Schwarz-Weiß. Und die Comics sind, glaube ich, selber auch in Schwarz-Weiß. Also von vornherein gewesen. Und also eben Robert Crumbs Comic-Vorlage zum Film. Und habe das aber, wie gesagt, einfach ins Regal gestellt und bin einfach nicht dazu gekommen, das mal zu lesen. Neulich am Wochenende war mir eben langweilig und dann habe ich mir dann eben Fritz the Cat reingezogen. Habe ich den Nachmittag da gesessen und habe diesen Film auch wirklich sehr angestrengt geguckt und auch wirklich versucht, irgendwie zu verstehen, was dieser Film von mir will. Und ich kann ja mal so ein bisschen grob die Handlung zusammenfassen. Also es geht eben um die Katze Fritz und es ist, diese Katze ist so ein bisschen, ja, aufrührerisch, möchte man sagen, möchte so ein bisschen so aus diesen gesellschaftlichen Zwängen so raus, also versucht sich allerdings, also Fritz versucht sich irgendwie an irgendwas dran zu hängen. Also er hat nicht wirklich eine eigene Agenda, sondern das ist eigentlich eher so ein Mitläufer, hat man zumindest relativ schnell den Eindruck. Und das Erste, was er in diesem Film eben macht, ist, er macht sich irgendwie drei Mädels klar, die auch so pseudo-intellektuell sind und er sieht da irgendwie so seine Chance, sich irgendwie mit den drei Mädels dann zu vergnügen, wanzt sich dann auf so einem Sit-in, so einem Happening oder weiß der Geier was eben, bei Kumpels in der Wohnung ein, die feiern da gerade irgendwie so eine kleine Drogenparty und er verschwindet mit den Mädels eben im Badezimmer und das Ganze endet in einer riesigen Orgie. Also man muss eben auch dazu sagen, Fritz the Cat lässt also was Sex und Gewalt und Drogen angeht, erstmal so gar nichts aus. Deswegen eben auch zu Recht die Ausrichtung an Erwachsene. Dann wird er von der Polizei gejagt, die eben reinkommen. Dieser Film eskaliert relativ schnell, als Fritz dann eben so ein bisschen an die schwarze Gemeinde von New York, also spielt so grob in New York, eben so ein bisschen ranwanzt, und da dann eben auch so eine Revolte anzettelt, eine relativ blutige und laute Revolte, die also fast schon, zumindest in diesem Film, kriegsähnliche Darstellung dann auch hat. Und er ist dann auf der Flucht, trifft dann da auf der Flucht irgendwie auf seine Ex-Freundin, die fährt mit ihm dann irgendwie raus in die Wüste. Ganz verworren und dann bleibt denen irgendwie die Karre liegen und Fritz soll eigentlich Wasser holen oder Benzin, das wurde jetzt gar nicht so klar, weil also dem bleibt einfach die Karre liegen. Genau, und er soll tatsächlich, hier soll er tatsächlich Benzin holen. Läuft die Straße entlang und als seine Ex-Freundin dann eben aus dem Blickfeld ist, schmeißt er den Eimer weg und gerät dann an so einen verrückten Nazi-Hasen, der mit seiner Freundin auf dem Motorrad unterwegs ist und die wollen irgendwie mit so einer ganz komischen Gruppe einen Anschlag auf ein E-Werk verüben und Fritz wird da mehr oder weniger dann instrumentalisiert und wird aber bei dem Anschlag selber, kurz nachdem er eigentlich so eine Art, ja, so einen Gedankenwechsel hat und sagt, na, eigentlich möchte ich das nicht mehr machen, wird dann aber bei der Explosion schwer verletzt und landet im Krankenhaus. Das ist so ganz grob die Handlung des Filmes. Der Film ist also erstmal wahnsinnig gut animiert. Also das ist ein richtig sauber animierter, also nicht nur für die 70er Jahre, sondern der Film sieht auch heute noch wirklich gut aus. Sauber animiert, auch die Stimmen sind gut zum größten Teil. Also es wirkt halt manchmal so ein bisschen so, als hätte man so ein Mikrofon in den Raum gehalten und die Leute würden so sprechen, aber auch das ist ein Stilmittel. Ansonsten hat mir, also die Musik hat mir sehr gut gefallen, die Animationen, die Hintergründe. Das ist ein wirklich schöner, toller Zeichentrickfilm mit sehr sexuellen und auch gewalttätigen Bildern. So, das ist wirklich ein Film für Erwachsene. Und manchmal sind da auch so Szenen drin, da fragt man sich dann, wozu ist das da? Und es eskaliert manchmal auch. Also das ist sicherlich jetzt nichts für schwache Nerven. Fritz ist schon sexistisch, also das ist jetzt nichts, wo man jetzt sagen kann, okay, das ist jetzt übermäßig political korrekt oder sowas, politisch korrekt, das nicht, also das darf man auch nicht erwarten, aber das ist auch Absicht, weil der Film eben zu einer Zeit ins Kino gekommen ist, wirklich ins Kino gekommen ist, wo das nicht üblich gewesen ist. Zeichentrickfilme für Erwachsene schon mal gar nicht und dann auch mit diesen Themen absolut ganz zuletzt nicht. Und ich glaube, das hat dann hinterher auch so diesen Kultfaktor dieses Filmes ausgemacht, dass die Leute einfach gemerkt haben, okay, es ist was ganz Besonderes, das hat es vorher so nicht gegeben. Nicht alles, was in dem Film passiert, ist wirklich gut, in dem Sinne, dass es unterstützenswert ist, aber ich finde, man sollte sich auch mit Filmen auseinandersetzen und sie hinterher kritisch beurteilen. Das ist ganz wichtig, dass man sich auch, wenn man Filme sieht, die ein zweifelhaftes Verhalten an den Tag legen und auch sexistisch und gewalttätig und vielleicht auch zum Teil rassistisch sind, und das lässt dieser Film auch nicht aus, dass man sich, wenn man es auch nicht, ich fand nicht alles gut, also moralisch nicht alles gut, was in diesem Film passiert ist. Aber man kann sich dann selber auch nochmal dann eben mit seiner eigenen Meinung dahingegen positionieren. Und das ist auch wichtig im Film. Man darf nicht alles verteufeln, sondern es ist wichtig, bestimmte Dinge auch zu konsumieren, um hinterher eine Meinung darüber zu haben und auch zu wissen, okay, das ist abzulehnen. Und es passiert nicht wenig, was in dem Film abzulehnen ist. Wie gesagt, es ist nicht alles astrein. Und ich habe dann tatsächlich danach die Comicvorlage gelesen, die ich ja aus den 70ern auch noch hatte. Die habe ich mal wirklich für einen Zehner, glaube ich, sehr gut erhalten, dafür, dass sie irgendwie 40 Jahre alt ist. Für einen Zehner bei uns im Comicshop erstanden, antiquarisch, was ungefähr auch der Preis ist, den der Comic Guide im Internet angegeben hat für den Zustand. Ich habe mich ein bisschen irritiert gefühlt, denn was der Comic, also Robert Crumbs Comic macht, ist, die Geschichte ganz anders aufzurollen. Robert Crumb selber war mit dem Film auch nicht einverstanden. Und ich habe mich dann lange in die Wikipedia-Artikel reingelesen, um so ein bisschen rauszufinden, woran hat das gelegen, wieso ist er mit dem Film nicht einverstanden. Und also der Film weicht komplett, richtig stark an vielen, vielen Stellen von der Comicvorlage eben ab. Und das ist nicht unbedingt zum Vorteil der Geschichte. Schon angefangen damit, dass im Comic viel stärker klar wird, was Fritz überhaupt vorhat. Fritz will eigentlich studieren. Der steht kurz vor seinem Examen. Und weil er aber gerade so eine Revoluzzerphase hat, fängt er irgendwie an, dann seinen Kram zusammenzusuchen, verbrennt das Ganze und fängt dann eben an, sein aufrührerisches Leben zu starten. Das wird im Film gar nicht so deutlich. Irgendwann ist diese Szene da, wo er sein Zeug zusammenräumt, das auf den Haufen schmeißt und dabei die ganze Bude anzündet, wie es auch im Comic tatsächlich der Fall ist. Aber diese Szene ist nicht im Zusammenhang mit all dem, das ist eine Episode da drin, die einfach keinen Bezug hat zu dem, was sonst passiert. Also dieses Fritz ist irgendwie gerade in seinem Studium, das wird in dem Film gar nicht so gut klar. Und das ist eine der ersten Szenen in dem Comic. Der Film basiert grob auf zwei Episoden, die auch in diesem Comic enthalten sind, nämlich also in drei Comic-Geschichten drin. Ich habe gerade das Ding nicht hier, sonst könnte ich es eben nachschauen. Die erste Geschichte eben, wie er diese Revolte in Harlem anzettelt und das Ganze eskaliert. Die zweite Geschichte in dem Comic ist so eine komische James-Bond-Parodie, die, naja, ganz witzig ist, aber auch nicht wirklich was mit der ersten Geschichte zu tun hat. Und die dritte Geschichte geht dann tatsächlich darum, dass dieser Anschlag verübt werden soll. Im Film taucht irgendwann Fritz' Ex-Freundin auf. Die ist nicht eingeführt worden. Die taucht irgendwann auf. Und es wird vorausgesetzt, dass man irgendwie diese Figur kennt, weil er hat vorher schon mal von einer Figur namens Winston erzählt, die aber dann doch jemand ganz anderes ist. Und es ist sehr verwirrend, als plötzlich diese Freundin auftritt und man weiß gar nicht, wer sie ist und dass die beiden mal eine Geschichte hatten. Das wird dann so ein paar Sätzen dann eben erklärt. Das ist irgendwie, kommt das so aus dem Nichts. Und Winston ist eben ab der ersten Seite vorhanden und hat eben Interaktion mit Fritz, und es wird einfach klar, okay, sie ist die Ex-Freundin, es gibt so eine On-and-Off-Beziehung zwischen den beiden. Das wird auch später in der dritten Geschichte nochmal wesentlich deutlicher. Es ist im Film einfach nicht vernünftig. Es gibt so viele Szenen, die einfach so aus dem kompletten Nichts kommen. Die Comic-Geschichte ist auch um einiges züchtiger. Und dass das über Robert Crumb zu sagen, dass Robert Crumb was Züchtiges gemacht hat, ist ja fast schon, klingt irgendwie komisch. Also dass Crumb hat seine Arbeit ja immer in irgendeiner Art und Weise versucht, so zu gestalten, dass sie ein bisschen aufrührerisch ist, ein bisschen über die Stränge schlägt, nicht konform mit dem ist, was sonst im Comic-Bereich passiert, weswegen Fritz auch eine anthropomorphe Katze ist, weil das eben so Karl Barks geprägt war und Disney geprägt war und man hat solche Geschichten mit anthropomorphen Tieren damals nicht so häufig bekommen. Trotzdem Fritz the Cat schon auch biografische, autobiografische Elemente enthält, war eben die Darstellung dieser Figur als Tier schon was Ungewöhnliches für diese Zeit. Heute sind erwachsenen Comics mit anthropomorphen Tieren gar nicht mehr so selten. Also sowas wie Black Sad oder sowas, wo ganz klar ist, das würden Kinder nicht mal mögen, weil es einfach so ein Crime-Noir-Dingen ist. Da nimmt man aber wie selbstverständlich eben anthropomorphe Tiere. Das war damals nicht üblich. Und es ist trotz alledem, trotzdem es da Sex gibt, trotzdem es da Gewalt gibt, ist das alles nichts im Verhältnis zu dem, was in Rolf Bakshis Filmbearbeitung eben passiert. Und es ist es lässt so ein Geschmäckle nach, weil Bakshi damals gesagt hat, na, die Leute hätten ihm vorgeworfen, er sei Pornograf. Und als er diesen Film ins Kino gebracht hat. Und er hatte sich da stark gegen geweigert. Er hat gesagt, nein, das stimmt nicht und das ist nicht das, was er dann beabsichtigt hätte. Wenn man sich die Vorlage anguckt, das, was er daraus gemacht hat, muss ich aber ganz ehrlich sagen, doch, diesen Vorwurf wird er zumindest gerecht in dem Sinne, dass er einfach schockieren wollte. Die Gewalt ist ums Tausendfache verstärkt. Der Sex ist im Film oft nicht Konsens, sondern das ist, einer möchte das, meistens ist es eben Fritz oder es sind die männlichen Personen, die den Sex eben so ein bisschen forcieren oder es ist einfach nur überschwänglich und übertrieben, wie in dieser ersten Orgienszene. Und es gibt Antisemitismus im Film oder zumindest so Anleihen in diesem Film, wo man auch so denkt, was soll das? Und die kommen auch nicht aus dem Comic. Und Bakshi hat damals auch argumentiert, na, er wollte einfach weitergehen, als es das Crumb gemacht hat. Und Crumb hätte sich das nicht getraut. Und deswegen wäre ihm wichtig gewesen, noch eine Stufe zu eskalieren. Es gibt am Ende oder zum Ende hin eben die Szene, wie Winston und Fritz eben auf der Straße unterwegs sind. Und die treffen dann im Film auf einen Farmer mit einem großen Hühnerlaster. Die Hühner gackern und schreien und sind laut und dieser Fahrer, der auch irgendwie betrunken wirkt oder irgendwie sowas, zumindest ist im Film, nimmt dann irgendwie ein großes Brett mit einem Nagel drin und kloppt dann die ganzen Hühner tot nach dem Motto, shut the fuck up. Das Blut tropft diesen Laster runter und die Hühner sind alle tot und diese Szene kommt aus dem Nichts. Also es ist nichts, was in irgendeiner Art und Weise das motiviert hätte. Die ist im Comic nicht drin. Dieser Typ kommt und will dann eben Winston und Fritz helfen und gucken, was mit dem Auto nicht in Ordnung ist und steigt aus dem Auto, geht an das andere Fahrzeug und diese Gewaltszene ist da nicht drin. Diese letzte Szene, die im Comic auch ganz anders ist, diese letzte Szene im Film, wo Fritz dann eben anschließend an diese Autofahrt, an diese Revoluzzergruppe gerät, die ist im Film sehr düster und böse. Also der kommt da an so ein altes Schloss, hätte ich fast gesagt, wo dann so eine Schlange in der Kutte ihm die Tür aufmacht und das ist alles, sieht also alles aus wie so ein Haufen verbrämter Nazis, die dann eben dieses Elektrowerk in die Luft jagen wollen. Und was irgendwie seltsam ist, weil die wollen irgendwie, die haben also auch im Film eindeutig sozialistische Ziele, werden aber dann doch eher als Nazis dargestellt. Die Vergewaltigungsszene, die dann kommt, die auch im Comic ist tatsächlich, wird auch im Film richtig überdreht. Diese Szene ist einfach sehr abzulehnen, davon mal ganz abzusehen, weil diese Vergewaltigungsszene, das ist echt nicht angenehm, nicht schön. Dies war in beiden, kommt eben auch aus der Vorlage, wird aber auch im Film bis ins Maßlose eskaliert und das ist im Comic eben anders. Also im Comic trifft Fritz eben auch auf diese Gruppe, die sind aber ganz anders. Also das ist tatsächlich eher das sind so mit 30er mit Bart und die sitzen in der Wohnung und planen dann so ihren Kram. Und Fritz und sein Kumpel, der glaube ich auch der Hase ist, werden dann da so eingespannt und bereiten das Ganze vor und werden irgendwie auf halber Strecke von der Polizei gestoppt. Landen im Gefängnis. Der Anführer dieser Gruppe, dieser Redelsführer, kommt dann zu denen eben an diese Glasscheibe mit dem Telefon und sagt, nein, ihr habt uns geholfen, ohne dass ihr Märtyrer geworden seid, aber ihr habt uns geholfen, dadurch, dass ihr jetzt im Gefängnis sitzt, wir organisieren eine Befreiungsaktion für euch und dies und das. Und das Ganze hat schon so ein bisschen einen satirischen Ansatz, weil diese großen Ziele dieser sozialistischen Vereinigung, das geht halt dermaßen in die Hose und die haben trotzdem den Mut nicht aufgegeben und ich habe das hat im Comic eine ganz andere Wirkung, als es das im Film hat. Im Film ist es einfach nur böse und düster und die Comicvorlage gibt dem Ganzen noch so einen satirischen Ansatz, der weitestgehend im Film fehlt und das fand ich sehr schade. Optisch, wie gesagt, ist der Film astrein toll animiert, die Figuren sind witzig und skurril und ja, es ist sicherlich ein Film für Erwachsene und ja, wenn man, also Triggerwarnung für Sex, der nicht im Konsens passiert, durchaus, und auch das ist im Comic ganz anders, wie gesagt, ne? Also Sex findet im Comic zu, bis auf diese eine Vergewaltigungsszene eigentlich immer im Konsens statt und das ist im Film nicht immer so gegeben, das finde ich sehr schade. Es ist ein Klassiker, beides ist ein Klassiker. Ich denke, mit 40 Jahren Abstand und als erwachsener Mensch darf man da kritisch drauf gucken. Es ist wichtig, dass man diesen Film kritisch betrachtet, dass man auch den Comic kritisch betrachtet. Man darf es nicht verteufeln, weil es ist wirklich ein wichtiger Kultfilm, ein wichtiges Kultcomic, und mit einem kritischen Blick kann man das Ganze auch dann entsprechend genießen. Ich denke, das soll es zu dem Thema gewesen sein. Weiter geht's mit einem Manga. Nämlich habe ich den zweiten Band gelesen von Battle Angel Alita Mars Chronicle Nummer 2. Ich habe den zweiten Band gelesen von Nummer 2. Na gut, die Stilblüten des deutschen Podcastes. Naja, ich lese Battle Angel Alita seit über 10 Jahren. Ich glaube, als ich damals angefangen bin mit Mangas, mit dem Anfang der 2000er Jahre ungefähr, habe ich relativ schnell Battle Angel Alita eben auch mitbekommen. Und habe mir diese erste Sammlerbox geholt, die steht da vorne auch im Regal, über die ich sehr stolz bin, ich liebe diese Comic-Serie. Und als ich damals angefangen bin mit der Serie, waren, glaube ich, schon die ersten 3 Bände raus von Battle Angel Alita Last Order. Und ja, Nachfolgeserie wird von vielen auch schon kritisch irgendwie beäugelt, nach dem Motto, ja, man hätte das nicht weiter erzählen müssen, das wäre gar nicht nötig gewesen. Aber es ist ein Battle Angel Alita hört einfach an der Stelle auf, wo man noch nicht alles über diese Welt erfahren hat. Und dieses alternative Ende zu nehmen, 5 Minuten vorher anzusetzen und zu sagen, wir erzählen nochmal weiter und erklären diese Welt, das hat mir eigentlich immer sehr gut gefallen. Das mochte ich bei Alita. Also man hat mit der Nachfolgeserie das Ganze nochmal ein bisschen, das Universum nochmal so ein bisschen vergrößert. Das war schon in Ordnung. Und für alle, die das nicht wollten, war diese erste 9-teilige Serie, glaube ich, abgeschlossen. Steht für sich, ist vollkommen legitim zu sagen, dass danach gibt es nicht. Aber ich habe Battle Angel Alita Last Order schon sehr genossen, wenn es natürlich, und das ist glaube ich auch der größte Fehler, den diese Serie macht, sich hinterher nur auf dieses Zott-Turnier so ein bisschen konzentriert und fast nichts anderes mehr passiert. Also jeder neue Band, Zott, Zott, Zott, ne? Nochmal Zott, Sahne, Joghurt und dies und das. Wo ich gedacht habe, also es ging über Jahre, das ist kein Witz. Also dieses Zott-Turnier ging wirklich über Jahre. Und jeder neue Band hatte wieder Zott, Zott, Zott. Und es gab wenig Abwechslung zwischendurch. Und das ist ein gültiger Kritikpunkt für die Serie. Definitiv. Will ich gar nicht abstreiten. Aber auch diese Serie war irgendwann zu Ende. Alita hat ihre Last Order, ihren letzten Auftrag erfüllt. Und auch das war wieder ein gelungener Abschluss für die Serie. Und ich meine, dass ich den ersten Band hier auch schon besprochen hatte. Und im ersten Band von den Mars Chronicles wurde ja so ein bisschen die Kindheit von Yoko, also eben Alitas bürgerlichem Namen, und Erika, ihrer Kindheitsfreundin, erzählt. Und da hatte ich ja schon so ein bisschen argumentiert, na, das sind Informationen, die man nicht mehr braucht, weil man die in Rückblenden immer bekommen hat, also die komplette Kindheitsgeschichte von Yoko und Alita, je nachdem, wie man sie nennen möchte, ist eigentlich in Rückblenden und in Erklärungen komplett erzählt worden. Und diesen ersten Band, der war eigentlich schon nicht wirklich nötig. Das war für mich irgendwie überflüssig. Meine Vorstellung ist gewesen, dass diese Serie dann aber auch mit dieser Story weitermacht. Also, dass man eben hingeht und sagt, na, dann erzählen wir weiter Geschichten über Erika und Yoko und ihrer Kindheit und wie sie dann eben erwachsen geworden sind, sich durchgeboxt haben, wie der Krieg auf dem Mars dann auch weitergelaufen ist. Und naja, ich habe dann die Tage tatsächlich den zweiten Band aufgeschlagen und festgestellt, nein, man macht's nicht. Mars Chronicle ist halt nur noch eine weitere Fortsetzung der Geschichte, die jetzt schon zweimal zu Ende gewesen ist. Und Yoko, also Alita, ist wieder stärker geworden. Sie hat wieder irgendwelche neuen Plugins und Gadgets und dies und das und ist nochmal in ihrer Kampfkunst besser geworden. Und es gibt ein Mysterium um irgendwelche Zombie-Soldaten, die man, also, keine Ahnung, es ist also... Ich habe da wirklich vorgestanden oder vorgesessen an dem Manga und ich habe echt gedacht, nee, lass das bitte. Also das für mich ist nach all den Jahren, die ich diese Serie jetzt lese, einfach endgültig die Luft raus. Ich glaube, dass einer der Gründe, warum die Serie noch existiert, ist, dass dieser Film in den Startlöchern steht. Da ist jetzt tatsächlich neulich auch, sind da Fotos vom Set, von den Dreharbeiten veröffentlicht worden. Es gibt ein Logo, Robert Rodriguez dreht den Film. wo ich sehr froh drüber bin. Ich weiß nicht, ob James Cameron oder wie weit James Cameron in dem Projekt noch mit drin ist, weil dass dieser Film gedreht werden soll, das weiß ich, seitdem ich diese Serie lese. Also so lange ist der eben auch schon in der Planung. Und früher hieß es eben auch, Elita soll komplett irgendwie CGI sein. Das hat man offensichtlich auch sein gelassen. Also die Darstellerin, die Alita Yoko spielen soll, den Namen gerade vergessen, aber sie ist auf jeden Fall sehr passend für die Rolle. Und alles andere kann man dann hinterher im ersten Trailer dann auch sehen. Es ist vielversprechend. Und was da passiert mit dem Film. Und wie gesagt, ich warte auf den Film. Ist mir ganz egal, ob dann hinterher wieder so diese Whitewashing-Aspekte kommen, weil ich weiß nicht mal, ob Elita wirklich in Japan spielt. Kann ich nicht sagen. Wirkt auf jeden Fall nicht so. Und im Zweifelsfall kann man immer noch argumentieren, dass Alita eigentlich vom Mars kommt. Ich weiß nicht, ich habe in letzter Zeit nicht so viele Marsianer gesehen. Ich weiß nicht, wie die aussehen. Keine Ahnung. Bei Ghost in the Shell ist dieses Whitewashing-Argument noch absolut nachzuvollziehen. Ob diese Diskussion bei Elita geben wird, kann ich nicht sagen. Ich finde das bei diesem neuen Death Note-Netflix-Film auch ein bisschen fragwürdig. Ist aber auch eine ganz andere Diskussion. Aber wie gesagt, dass die Manga-Serie noch in dem Maße fortgeführt wird, wie sie dann eben noch existiert, ist mir echt ein Rätsel. Und ich glaube, dass der Film ein Aspekt dieser ganzen Geschichte ist. Ich kann nicht empfehlen, diesen Manga zu lesen. Weil wenn man jetzt einsteigt in diese Serie, wird man sowieso nichts verstehen. Ne, die Serie gibt es irgendwie seit den 90ern, glaube ich, in Japan. Also das ist eine sehr, sehr alte Serie schon. Und dementsprechend ist es vermutlich auch jetzt nicht mehr ratsam einzusteigen, wenn man die Serie oder das, was Elita eigentlich ist, nacherleben möchte, dann sollte man mal zusehen, dass man diese erste Reihe kriegt. Das sind 9 Bände. Da hat man dann, ich glaube, man gibt dann so knapp 50 Euro aus. Ich habe damals für Sammlerbox, glaube ich, 45 bezahlt, wo die ersten 9 Bände drin sind. Und dann ist man good to go. Dann hat man alles bekommen, was diese Serie ausmacht. Diesen ganzen Body-Horror und diesen ganzen Science-Fiction-Kram, diese opulenten Bilder, diese sehr philosophischen Geschichten, die hinterher in Last Order auch noch drin sind, aber dann eigentlich auch totgetreten werden oder totgeritten werden, besser gesagt, und dementsprechend nicht mehr so toll sind, wie sie im Original leider sind. Und das ist schon ein bisschen schade. Also in Mars Chronicle nicht mehr einsteigen. Wenn ihr da irgendwie keine Erfahrung mit der Serie habt, lasst es. Also ich bin auch stark am Überlegen, ob ich mein Abo da kündige. Da kommt sowieso im Januar ein Band und dann war es das. Also wir sind einfach auch sehr, sehr nah an der japanischen Veröffentlichung dran. Allerdings ist da noch eine schöne Backup-Geschichte drin, die auf einer Kurzgeschichte basiert, die Yokito Kishiro, glaube ich, irgendwie anhand von einer prämierten Kurzgeschichte gezeichnet hat. Und die hat mir sehr gut gefallen. Also das war so eine sehr außerweltliche Geschichte. Das ist ein Junge in so einer seltsamen Spiralwelt. Und alle Menschen, die da sind, sind irgendwie in der Zeit eingefroren und er weiß gar nicht, woran das liegt. Und plötzlich kommt ein Mädchen dazu, mit dem man dann interagieren kann. Das ist eine sehr, sehr coole Geschichte. Also ich weiß nicht, ob es sich lohnt, dafür den ganzen Band zu kaufen. Ich fand allerdings diese Backup-Geschichte insgesamt besser als den Manga davor. Und das ist echt schon ein bisschen armselig. Naja gut, das zu dem Thema. Some of you might be wondering, how exactly does one beep-beep like a sheep? Take it away, Gabe! Throw your hands up, then point them to the floor! Here's what to do, now get down on all fours! Just bounce around, it's easy for me! Go crazy now, when beep-beep like a sheep! Like a sheep, I see. But is that all you can do? Yeah. jetzt kommt die Werbung. Bleiben Sie dran. Ah, guck mal, lass uns doch einfach diesen Weg gehen. Denkst du nicht, der ist zu dunkel? Ach, was soll schon passieren? Stopp! Oh, was ist das denn? Gebt uns sofort eure Socken oder ihr stirbt. Oh nein, wir können euch doch nicht unsere Socken geben. Wir brauchen die. Was sollen wir jetzt tun? Ja, was sollt ihr jetzt tun? Du bist in einer gefährlichen Situation und weiß nicht, was du tun sollst? Dann ruf... Man hat mich gerufen. Was kann ich für euch tun? Was ist das denn? Oh, M-Tiger, bitte hilf uns, er will unsere Socken nehmen. Das geht dir aber gar nicht. Nimm das, du Verbrecher. Zack. Und das. Zack. Oh, die Irre bewirft uns mit Käse. Oh, was soll das? Verbrecherbekämpfung mit Käsegeschmack. Werbung Ende. Ja, wenn ihr euch gefragt habt, was das gerade war, das war ein kleiner Trailer zu einem Podcast von der lieben Lara, der Auslandsschweizerin. Die macht nämlich zusammen mit dem Daniel Bialas, heißt er, glaube ich, einen Podcast namens Käsekeller. Und ja, der, da geht's genau darum, nämlich um Käse. Ich habe davon die Nullnummer gesehen. Ich habe davon die Nullnummer gehört. Die lief auch während der Night of the Pots, wo Kati und ich ja auch mit Nerd stattgefunden haben. Und das ist halt witzig, weil Daniel und Lara sitzen da eben und futtern die ganze Zeit Käse und bewerten den. Und es ist einfach nur ein witziges Konzept. So, es gibt Wein-Podcasts, es gibt Bier-Podcasts, es gibt's alles. Und jetzt gibt's eben auch einen Podcast, wo Käse gegessen wird. Ich finde es witzig. Und das ist, finde ich, einfach das, was Podcasts ausmacht. Die gehen einfach über, wisst ihr noch damals, als wir diese Serie geguckt haben? Oder wisst ihr noch damals, wie toll Zurück in die Zukunft war? Und das irgendwie alle 3 Wochen? Nee. Also, diese Themenvielfalt ist wichtig im Podcast-Bereich. Und, wie gesagt, Käsekeller-Podcast. Kann man mal mitnehmen. Hier geht's weiter mit einer Marvel-Comic. Und ich höre alle jetzt schon sich irgendwie wundern, Steffen liest doch gar keine Marvel-Comics mehr. Doch, manchmal schon. Ich hatte mir vorgenommen, mir Slapstick zu besorgen oder mal in Slapstick reinzugucken. Slapstick ist eine Figur aus den 90er Jahren, die im Grunde genommen funktioniert wie eine Cartoon-Figur. Also die Hauptfigur ist eben ein Jugendlicher, der durch einen komischen Unfall eben, also dessen Atome werden irgendwie in 12 verschiedene Dimensionen geschickt und dadurch bekommt er quasi die Kräfte einer Zeichentrickfigur und sieht auch so aus. Das war so eine vierteilige Reihe und danach hatte er Slapstick eigentlich auch kaum noch Auftritte. Und jetzt eben im Zuge der Neuausrichtung des Marvel-Universums letztes Jahr ist man eben hingegangen und gesagt, okay, Slapstick hat man dann, glaube ich, zuerst in den Deadpool-Comics eingeführt und hat ihm jetzt letztes Jahr dann irgendwann zuallererst eine Digitalserie verpasst, so eine Digital First Serie, die auch leicht animiert ist. Also wie man das eben kennt von den Digital-Comics bei Marvel, die gab es auch Spider-Man-Hefte von und Guardians of the Galaxy und all das. Und die blenden dann so ein bisschen ineinander über und es bewegt sich und es ist insgesamt ein bisschen was anderes als ein statisches Comic. Und es gibt davon aber auch Print-Ausgaben und die darf man sich dann auch gerne mal zu Gemüte führen. Worum geht's in Slapstick? Slapstick ist eigentlich kein Superheld in dem Sinne, sondern Slapstick kommt aus der Reihe Deadpool Mercs for Money, wo er eben mit Deadpool so eben diese Auftrags-Söldner-Geschichten gemacht hat. Und das ist im Grunde genommen die Fortsetzung dessen. Also er hat auch noch dieses Netzwerk, so ein soziales Netzwerk eben für Söldner, was Deadpool ihm eben mitgegeben hat und benutzt das auch und geht dann zuallererst eben zu einem Schurken und will dann irgendwie kaputt kloppen und gerät dann aber im Laufe dieser Serie zunehmend in seltsame Begebenheiten. Also plötzlich kommen andere Zeichentrickfiguren aus dem schier unendlichen Marvel-Omniversum in dieses neue 616er New Earth-Universum rein. Also es wirkt wirkt am Anfang doch noch ein bisschen schräg. Also es ist so ein bisschen so eine Chimäre. Die Zeichnungen sind verhältnismäßig realistisch, also so wie ein Marvel-Comic halt eben auch aussieht. Slapstick ist aber tatsächlich eine Zeichentrickfigur, also er ist relativ flach koloriert und wirkt immer optisch auch ein bisschen wie so ein Fremdkörper. Das ist ganz angenehm. Und was ein Aspekt ist von Slapstick, es ist ein, trotzdem es knallbunt ist und es geht um eine lebendige Zeichentrickfigur, es ist sehr brutal. Also es ist tatsächlich eher ein Comic, also für Deadpool-Fans sicherlich was Passendes, weil es ungefähr den gleichen Grad der Brutalität hat. Allerdings geht Slapstick da nochmal ganz anders mit um, eben weil da auch die Dynamik eines Cartoons eben unterwegs ist. Und das macht's da, wo man Deadpool vorwerfen könnte, er benimmt sich wie eine Cartoon-Figur, da ist Slapstick einfach wirklich eine. Slapstick ist, die Reihe ist eben parodistischer, geht auch mit dem Superhelden-Thema parodistisch um. Es gibt im ersten Heft das obligatorische Cameo von Spider-Man und auch da wird einfach klar, dass Slapstick auch vor dem null Respekt hat. Also die Serie ist auch da nicht zimperlich und sagt ganz klipp und klar, nee, also das ist eine absolute Witzfigur, das machen wir hier nicht. Und also Slapstick scheut eben nicht davor, mit seinem Hammer die Leute einfach auch mal kaputt zu kloppen. Das ist so ein vorherrschendes Thema. Im Großen und Ganzen hat mir Slapstick, ich habe jetzt die ersten 5 Hefte gelesen, sehr gut gefallen. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, mir fehlt noch die Originalreihe aus den 90ern. Die möchte ich unbedingt nochmal lesen. Das sind 4 Hefte. Das ist aber auch eher so ein Slapstick trifft auf den, Slapstick trifft auf den. Ich glaube, eines der Hefte trifft auf den Punisher. Und also die möchte ich auf jeden Fall nochmal sehen. Aber in diesen ersten 5 Heften hat mir halt besonders gut gefallen, dass man also dieses Vehikel des Cartoons auch dazu nimmt, so existierende ja, Cartoon und Zeichentrick-Franchises auch zu parodieren. Allen voran, dass er eben dann auf so eine He-Man-Parodie trifft. Irgendwann greift dann so eine Gruppe von, ach Gott, wie soll man das beschreiben, so Zeichentrick-Zentauren an. So ganz kleine, niedliche Zeichentrick-Zentauren. Und wenn man genau hinguckt, ist das so eine Mischung aus Schlümpfen und My Little Ponies. Die haben halt diese Mützen auf, haben also der Oberkörper ist praktisch ein Schlumpf mit der Mütze und der Unterkörper sind so Pferdchen, aber auch mit den Cutie Marks und das ist das volle Programm und die nennen sich eben Taurus. Und es gibt einen weiblichen von denen, da ist eben Tourette. Kann man jetzt halten von was man möchte. Und Slapsticks eigentlichen Antagonisten sind, ich glaube, die heißen Hammer. Das ist, glaube ich, noch übrig geblieben aus der Zeit von Norman Osborn. Und das ist eine Division von Shield, die komplett aus Mädels besteht. Und Tourette wird irgendwann auch Teil von Hammer. Und das ist total abgefahren. Alles läuft dann irgendwie darauf hinaus, dass Slapstick dann zusammen mit seinem Halbbruder, glaube ich, im Universum von Egg, ich glaube, so muss man es aussprechen, Egg landet. Und Egg war damals in den 70ern, glaube ich, ein Universum, was, ich glaube, in der Comicreihe Crazy gelaufen ist von Marvel. Und die hatten damals da so Parodie-Comics drin. Eine der bekannteren Figuren in Egg war eben der Forbushman. Und das ist ein Typ in roten Unterhosen, also diesen Ganzkörperunterhosen, und mit einem F auf der Brust und einem Eimer auf dem Kopf. Und das ist, glaube ich, in der Welt Peter Parker. Das ist so die bekannteste Version, bekannteste Figur aus diesem Universum auch. Und in dieses Universum verschlägt es dann eben Slapstick und seinen Bruder und die geraten da an so eine Märchenprinzessin. Es wirkt so ein bisschen im ersten Moment wie Toonland, Toon World in Roger Rabbit. Ich glaube, das ist so die Idee dahinter. Und heute gehen wir wirklich so ein bisschen Full Circle mit meinen Themen. Das ist ganz interessant. Im ersten Moment wirkt es halt echt witzig und ich will jetzt nicht sagen, was so die Idee hinter dieser Comic-Reihe ist, aber es geht halt eben darum, dass diese Prinzessin halt dann doch sich nicht unbedingt als die Gute rausstellt, sagen wir es mal so. Braucht man Slapstick? Mit seinem ganzen Humor und der Gewalt, die in dem Comic stattfindet, ist es im Grunde genommen 1:1 Deadpool. Wobei ich glaube, dass Deadpool-Fans das unter Umständen zu bunt sein könnte. Man muss schon so eine gewisse Affinität eben auch zu Zeichentrickserien haben und zu dem, was da parodiert wird. Ansonsten wird man auch nicht verstehen, was da genau jetzt gerade abgeht. Aber ich meine, da wird He-Man und My Little Pony sind so die beiden Dinge, die da im weitesten Sinne dann parodiert werden. Das sollte man gerade noch verstehen können. Aber wie gesagt, man muss so ein bisschen Bock auf diese Cartoon-Gewalt eben auch haben, die da passiert. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also man kann es 1:1 lesen, wenn man ein Deadpool-Fan ist, aber das könnte ein Element sein, dieses Cartoon-Element könnte ein Punkt sein, wo es einen eventuell ein bisschen abschreckt. Allerdings geht man mit dieser Cartoon-Dynamik, Cartoon-Gewalt bringt ja eben dann auch eine gewisse Physik mit und Cartoon-Figuren kannst du nochmal ganz anders eben physikalisch behandeln, als man das mit reellen, also mit menschlichen Figuren machen kann, in Anführungszeichen. Das sind ja trotz alledem noch Comicfiguren. Und das macht diese Serie sehr, sehr gut. Also Cartoonfiguren unterliegen eben auch den Gesetzen, die eine Cartoonfigur aushalten kann. Und das macht es besonders spaßig. Also es ist im Groben und ganz, im Großen und Ganzen ist es wirklich eine Mischung aus Deadpool und Roger Rabbit. Und ich glaube, das lässt sich da relativ gut drüber sagen. Wie gesagt, ist eine Empfehlung für Leute, die Deadpool mögen und auch Bock auf Cartoon-Parodien haben. Dann kann man Slapstick lesen. Ich weiß nicht, ob die Reihe noch weiterläuft. Ich glaube, es gibt irgendwie 8 Ausgaben, haben sie, glaube ich, irgendwie gesagt oder sowas. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, deswegen möchte ich es jetzt nicht beschwören. So, dann habe ich noch einen letzten Comic-Tipp, der gar nicht von Marvel oder DC kommt, auch wenn es ein Superman-Comic ist. Nämlich der Zeichner Adrian van Viersen hat einen Comic gemacht namens Superman the Golden Age. Und es ist eine Hommage. Es ist eine ganz, ganz herzliche, schöne Hommage an Superman, wie Superman zu diesem Dress gekommen ist, den er heute auch noch trägt, so diese blaue Hose mit der Unterhose über der normalen Hose und dem Umhang und dies und das. Und es sind ganz, ganz viele kleine Easter Eggs drin. Das Ganze gibt's als PDF auf der Homepage von Adrian van Viersen und ist nennt Proof of Concept. Es ist schon im Lager des Fan-Comics anzusehen, obwohl es wirklich viel, viel mehr ist. Es ist viel mehr als nur ein Fan-Comic. Es ist eine Huldigung. Es ist eine Reminiszenz, wenn man so möchte, an den klassischen Golden Age Superman, an dieses schon ein bisschen, ja, plump gewalttätigere. Also viele Leute sagen ja, Superman wäre ein Sozialist gewesen in seinen frühen Auftritten, und das trifft es eigentlich schon ziemlich ganz gut, so dieses Jahr, so jetzt kloppen wir mal eben die Politiker dieser Stadt zusammen, so die erste Ausgabe Action Comics ist ja genau das, also da, wo sich irgendwie der Bürgermeister, der Richter, glaube ich, am Ende nicht das tut, was Superman von ihm möchte, kloppt ihm, glaube ich, irgendwie die Bude zusammen und zwingt ihn mehr oder weniger dazu, irgendwie ihm so ein Begnadigungsschreiben auszusprechen, oder keine Ahnung, schon lange nicht mehr gelesen. Das ist zum Teil hier auch drin, und es wird eben auch erklärt, woher Superman diesen Dress halt eben hat. Den hat er ja aus dem Zirkus, weil das ist ja dieser Zirkus Strongman, durch den das Kostüm von Superman eben inspiriert worden ist. Und das Abenteuer findet auch auf einem Gelände eines Zirkus statt. Und das macht sehr viel Spaß. Es ist wunderschön zu lesen. Es ist sehr schön gezeichnet. Nicht zu modern, aber auch nicht zu klassisch. Also das ist schon so ein schöner Mittelweg. Adrian von Viersen hat eine ganze Menge andere Dinge gemacht, so Designstudien. Es gibt so ein Bild von ihm mit Superman und dem Rocketeer gemeinsam, wo ich auch hoffe, dass DC und Dynamite das eventuell mal machen könnten, gerade wo DC ja sowieso im Crossover-Wahnsinn sind mit anderen Verlagen. Vielleicht wird das demnächst nochmal eine Idee. Jetzt kommt ja demnächst irgendwie Batman und The Shadow. Das ist eben auch DC und Dynamite, wo ich denke, ja, dann macht doch noch irgendwie DC und Rocketeer. Ist doch auch kein Problem. Also das ist auf jeden Fall nochmal ein Lesetipp. Adrian van Viersen, Superman the Golden Age. Das waren meine Comic-Reviews für heute. Wird auf jeden Fall wieder mal eine längere Sendung. Ich habe noch ein paar Previews, nämlich das nächste große DC-Crossover wird sein Dark Days von Scott Snyder geschrieben. Ist ein Batman-Event im Großen und Ganzen, der so ein bisschen auf das nächste große DC-Crossover dieses Jahr hinarbeiten soll. Kommt dann irgendwann diesen Sommer. Beteiligt sind unter anderem noch Greg Capullo, der zusammen mit Snyder so das allermeiste an Batman eben in der New 52 gemacht hat. Und die beiden haben dann eben auch diesen Event so ein bisschen unter. Und Jim Lee ist noch mit dabei. Das sind so die drei größten Namen, die damit beteiligt sind. Und wie gesagt, es arbeitet dann so ein bisschen auf den großen DC-Event dieses Jahr hin. So, was da schon zu sehen gewesen ist an Bildern und sowas, hat mich dann doch schon sehr an die Final Crisis erinnert. Bin mal gespannt, ob es dann auch tatsächlich so wird. Also ich freue mich auf dieses Batman-Comic sehr. Und dann gibt es im Zuge der DC und Looney Tunes Crossover noch eine einzelne Ausgabe, die ich beim letzten Mal gar nicht genannt habe, nämlich DC-Looney Tunes Special. Das ist ein richtig dicker Band von, ich glaube, 100 Seiten, wo die komplette Reihe Superman Bugs Bunny drin ist, die Anfang der 2000er Jahre rausgekommen ist. Das war schon mal eher so ein Crossover aus der Justice League und den Looney Tunes Charakteren, wo dann eben auch Figuren getauscht haben. Wo ich glaube, Bugs Bunny zu Superman wurde und Daffy Duck zu Batman. Und es gab früher mal so McDonald's-Figuren, glaube ich, wo man den Figuren diese Superheldenkostüme anziehen konnte. Und daran hat mich das stark erinnert. Genau, und ich weiß das deswegen noch so genau, weil dieser Daffy Duck mit dem Batman-Outfit lange Zeit bei uns im Auto vorne auf dem Armaturenbrett klebte. In diesem Daffy Duck konnte man eben dieses Batman-Outfit anziehen. Das war richtig witzig. Das kann ich echt nur empfehlen. Das Ding kostet nur $8. Also da kriegt man die komplette Reihe Superman, Bugs Bunny oder wie sie jetzt heißt, DC, Looney Tunes, eben für $8 in einem Softcover-Buch definitiv mitnehmen. Das ist richtig, richtig, richtig witzig. Also wir haben Bock auf dieses Crossover, Justice League, Looney Tunes und auch diese neuen jetzt im Juni, glaube ich, kommen, Juni, Juli, auf die auch Bock hat, dann auf jeden Fall diese alte Serie mal mitnehmen oder digital kaufen oder keine Ahnung. Und bei IDW geht's, kommt auch irgendwann diesen Sommer eine Comic-Umsetzung von Transformers G.I. Joe. Und jetzt werdet ihr sagen, gab's doch schon, ist doch schon voll alt und die Serie gibt's doch irgendwie ewig und ist doch, glaube ich, auch schon zu Ende erzählt. Naja, nicht ganz. Es hätte nämlich einen Trickfilm geben sollen zu Transformers vs. G.I. Joe. Also es gab vorher schon mal Comics, die hießen dann, glaube ich, aber G.I. Joe Transformers. Und genauso wie es ja auch einen Transformers-Kinofilm oder Langfilm gibt, hätte es dann eben auch diesen Crossover-Film geben sollen. Und das ist der Comic dazu. Diesen Film hat es nie gegeben, der ist nie realisiert worden. Und das ist quasi die Filmversion dieses Comic-Crossovers. Diese Comic-Reihe hat Tom Scioli schon seit einer halben Ewigkeit, zeichnet er diese Sache. Und ich liebe Tom Scioli. Ich bin aus Transformers G.I. Joe nur irgendwann ausgestiegen, weil ich überhaupt nicht mehr kapiert habe, was da los ist. Also das war für mich irgendwann nicht mehr greifbar. Das ist aber zum Teil einfach auch die Idee hinter Scioli, also dieses sehr surrealistische und überdrehte, schon relativ Kirby-eske Setting und auch. Und das passt halt für Transformers G.I. Joe wie Arsch auf Eimer. Die Comic-Umsetzung des Filmes, in Anführungszeichen, die es nie gegeben hat, die gibt es demnächst bei IDW und das könnte schon echt witzig werden. Also gerade weil Transformers G.I. Joe ja auch so komplett überdreht und so alles in einen Topf schmeißt. Ich glaube, in ein paar Folgen Transformers waren auch G.I. Joe-Charaktere drin. Also es ist schon irgendwie eine Welt, die zusammenhängt. Und wie gesagt, es gab immer mal wieder Comics, die ist auch schon, also Transformers G.I. Joe von IDW ist nicht die erste Serie, die diese beiden Universen zusammenführt. Das hat Marvel schon mal gemacht. Ja, das waren meine Previews und jetzt kommt noch die obligatorische Nerd-Nerd-Nerd-Programm-Vorschau! Ganz genau. Nächste Woche am 9.4. geht's weiter mit Nerd-Nerd-Nerd Nummer 50 schon. Das wird ein Spaß. Da geht's nämlich weiter mit den Besprechungen, wie Kati und ich Dinge nachholen, die Kati noch nicht gesehen hat. Also so Katis Wissenslücken schließen. Und wir haben uns die erste Serie von der Augsburger Puppenkiste angeguckt zu Jim Knopf. Für mich Kindheitserinnerung, für Kati auch, weil das Buch kannte sie, aber ich glaube, die Serie hatte sie noch nie gesehen, hat sich auch mit der Augsburger Puppenkiste noch nicht so auseinandergesetzt und das ist der erste Teil von ein paar Sendungen, wo wir uns eben ausschließlich mit der Augsburger Puppenkiste auseinandersetzen. Es kommen noch ein paar hinterher. Die Woche danach, am 16.4., da bin ich schon im Urlaub, dann hören wir uns aber garantiert wieder und ich kann das deswegen garantieren, weil ich habe die Sendung schon aufgenommen. Eine weitere Sendung mit dem Nerd und dann mache ich dann mein großes Superman Rebirth Special. Das gibt's dann am 16.4. auf die Ohren. Das ist die Sendung mit dem Nerd 43, dieses Mal garantiert. Normalerweise sage ich ja öfter mal eine zweite Sendung mit dem Nerd an, weil ich plane dann da tatsächlich eine zu senden und dann ist es kurzfristig dann doch nicht so. Und das ist deswegen so, weil die zweite Sendung mit dem Nerd ein Platzhalter ist. Und die kann immer durch was anderes ersetzt werden. Und dieses Mal ist es aber garantiert, weil die Sendung ist aufgezeichnet. Am 23.04., so ist zumindest die Planung, kommt die Besprechung von Power Rangers, Mighty Morphin Power Rangers aus dem Kino. Ich weiß noch nicht, in welchem Rahmen wir das machen. Wenn ihr den König der Podcasts nicht abonniert haben solltet, abonniert den sicherheitshalber mal, weil es kann sein, dass das in dem Feed landet. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Es kann auch Nerd, Nerd, Nerd sein, je nachdem, wie der Fokus da ist. Da werden Kati und ich ins Kino gehen in der Woche und uns den Film angucken. Also wir wollten ihn gerne gemeinsam sehen und dementsprechend gibt's den auch erst in der Woche. Normalerweise sind wir bei Kinofilmen halbwegs aktuell. Das gelingt uns dieses Mal aus Zeitgründen leider nicht. Aber dann am 23.04. könnt ihr euch darauf freuen. Am 30.04., und das ist dieses Mal, ist es halt wirklich schlimm, weil der April hat eben 5 Sonntage, deswegen bekommt ihr diesen Monat einfach mal eine Sendung mehr als sonst. Am 30.04. kommt dann eben der neue König der Podcasts, mit der Nummer 16 zum Thema Julala, wo wir uns den ersten Julala-Film angucken aus 1967. Wir sind immer noch in 1967. Wir kommen aus diesem Jahr nicht raus. Frankensteins Teufelsei, wie er auf Deutsch heißt. Und dann gucken wir uns dazu dann dieses 2008er Remake, Prequel, Sequel, Reboot, Parodie, Hommage, irgendwas an. Monster X gegen den G8-Gipfel. Genau. Das gibt's eben dann am 30.04. und dann ist der Monat zu Ende und Anfang Mai hören wir uns dann fast eigentlich schon wieder. Ich glaube, das sollte dann auch ungefähr die Zeit sein, wo Kati hier in Rheine ist. Vielleicht machen wir dann was gemeinsam. Keine Ahnung. Anfang Mai ist ja auch wieder gratis Comic-Tag. Vielleicht gibt's da noch was dazu. Sehen wir dann. Das war's für dieses Mal. Ich hoffe, euch hat's Spaß gemacht. Danke fürs Hören. Auf wieder Nerd. Die Sendungen im Nerd-Nerd-Nerd-Podcast Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Einerseits habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerd.blogsport.de. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank!